Kundgabe 6562. Empfangen am 3.6.1956. Kreuzgang. Nachfolge Jesu. Der Menschenerdengang wird ein Kreuzgang sein und bleiben, wenn er zur Höhe führen soll. Es sei denn, er übergibt sich so voll vertrauend mir, dass ich ihm sein Kreuz abnehme oder tragen helfen kann. Dann wird er unbelastet wandeln können zur Höhe, denn dann ist er schon voll und ganz mir gehörig und er braucht keine besonderen Läuterungsvorgänge mehr auf dieser Erde. Aber es ist dies selten, und wen das Kreuz noch sehr belastet, der soll nicht darüber unglücklich sein, denn es ist immer ein Zeichen, dass er den rechten Weg geht. Denn die falschen Wege sind eben und freudenreich, und es genießet der Mensch sein Leben. Ich bin nicht umsonst den Weg zum Kreuz euch vorangegangen mit der Aufforderung, mir nachzufolgen. Daran müsstet ihr stets denken, dass wenn ihr ein Kreuz zu tragen habt, ihr in meiner Nachfolge wandelt. Aber wenn es euch zu schwer dünkt, dann wendet euch nur vertrauensvoll an mich, und ich werde euch unter die Arme greifen. Ich werde euch das Kreuz tragen helfen, solange es nötig ist, dass ihr selbst damit noch belastet seid. Und ich werde euch Kraft geben, so wie ihr nur diese erbittet. Gehet nur nicht allein euren Erdenweg, gedenket meiner, und lasset mich neben euch einhergehen. Dann brauchet ihr auch nicht zu fürchten, zusammenzubrechen unter eurer Last. Denn ich weiß es, wann es für euch zu schwer wird, und ich nehme es euch dann wahrlich ab. Oft schon ist euch Menschen der Hinweis ergangen, dass die Not zunehmen wird, je näher es dem Ende ist, und dass der nur noch kurze Weg dahin besonders steil sein muss, wenn er zum Ziel führen soll. Und oft schon seid ihr daher ermahnt worden, euch viel Kraft anzufordern im Gebet und zu erwerben durch Liebe wirken. Und ihr könnet es glauben, dass euch auch die Kraft zugehen wird, so ihr mich darum angehet, weil ich nicht mehr über einen Menschen kommen lasse, als zu bewältigen er fähig ist. Und immer will ich durch Not und Trübsal euch Menschen anregen, euch mir zu verbinden, euch mir immer inniger anzuschließen, denn dann wird alles für euch erträglich sein. Ihr werdet das größte Ungemach bezwingen können, ihr werdet aus jeder Not herausgeführt werden. Nur verlasset euch nicht auf euch selbst und eure Kraft, weil diese nicht ausreichet, den Lebenskampf zu bestehen, wenn ihr euch nicht dem ausliefern wollet, der euch irdisch reichlich gibt, aber euch geistig alles nimmt. Diesen lasset nicht euer Herr werden, sondern ertraget lieber das schwerste Kreuz, weil es euch nicht lange mehr belasten wird, während ihr jenem Herrn wieder endlose Zeiten verfallen seid für nur diese kurze Erdenzeit, die euch noch bleibt. Glaubet mir, dass ihr wahrlich im Vorteil seid jenen gegenüber, die sorglos durch das Erdenleben dahingehen. Glaubet mir, dass ich um alle eure Sorgen weiß und ob ich auch scheinbar mich zurückhalte. Es wird meine Hilfe nicht ausbleiben, so wie ihr nur mir vertrauet. Aber dass Nöte über euch kommen, das ist nicht unbegründet, denn es geht allein um eure Seele, die von der irdischen Not zwar nicht betroffen ist, aber in weit größerer Not sich befindet, solange sie sich nicht mir hingibt, dass ich sie führe und ihr zuwende, was sie benötigt zum Ausreifen. Darum habe ich gesagt, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere wird euch zufallen. An diese Worte denket und glaubet, dass ich euch stets gebe, was ihr brauchet, wenn ihr zuvor meine Bedingung erfüllet, mich und mein Reich zu suchen mit allem Ernst und Eifer. Und das euch auferlegte Kreuz soll nur dazu beitragen, dass ihr euch umsehet nach dem, der es euch tragen helfen will. Amen.